Ich will die Hände sehen, heute Abend darf nix ohne die Hände gehen. Ich will die Hände sehen, ich will die Hände sehen. Wo tropft denn die Hände? Ich will die Hände sehen. Ich will die Hände sehen, heute Abend darf nix ohne die Hände gehen. Ich will die Hände sehen, ich will die Hände sehen. Wo tropft denn die Hände? Ich will die Hände sehen. Holz will die Party testen mit den Partygästen, diese Party zerfetzen und die Party bis zum letzten Schluck genießen und mit dem Hook in diesem Track rumzuspielen. Hab ich mir gute Laune nur in meinen Hut gezielt, da gibt es keinen Streit. Keine ungute Laune für dich, nur gute Laune für dich ist gute Laune für mich. Und bis die Laune hier bricht, gib die Sonne paar Mal auf, hebt die Hände alle rauf. Bounce, bounce, bounce. Heute gibt es nur positive Energie, positiv in diesem Lied, positiv wie nie. So positiv und das Lied ist für niemand zu viel. Ich will die Hände sehen, heute Abend darf nix ohne die Hände gehen. Ich will die Hände sehen, ich will die Hände sehen. Wo tropft denn die Hände? Ich will die Hände sehen. Ich will die Hände sehen, heute Abend darf nix ohne die Hände gehen. Ich will die Hände sehen, ich will die Hände sehen. Wo tropft denn die Hände? Ich will die Hände sehen. So positiv, dass die Wolken wegfliegen, auflösen, dreckige Ausdrücken, kannst du einfach draus hören. Heute gibt es Hip-Hop, Grisu, Holz im Team für euch mit der Liebe fürs Zeug. Ich meine, wie viele Bones hast du heute vernichtet, während der Holz und der Zimmer an diesem Tracks baut? Echt drauf, klar bin ich viel zu drauf, während der Grisu baut. Immer auf, immer rauf, immer die Mucke der Sound. Komm ins Netz und dick diesen Song, komm nick mit dem Kopf und kick so den Holz, denn ich bin nur eine völlig verrückte Figur. Und ich spare meine Kunden für eine Hütte mit Pool. Ich will die Hände sehen, heute Abend darf nix ohne die Hände gehen. Ich will die Hände sehen, ich will die Hände sehen. Wo tropft denn die Hände? Ich will die Hände sehen. Ich will die Hände sehen, heute Abend darf nix ohne die Hände gehen. Ich will die Hände sehen, ich will die Hände sehen. Wo tropft denn die Hände? Ich will die Hände sehen. Hände hoch, Überfall, Schluss mit der Tanzphobie. Jetzt werden alle Stühle ersetzt durch Trampolins. Ich will die Hand von dir und einen drauf machen, so als wär ich Maurer am Bautag, saustark. Heute werden wir die miesen Sachen nicht sehen, indem wir einfach die Kisten nehmen und alle machen Stopp. Keine Bange haben, doch gibt es freie Getränke, ich kann es allen verraten und hoffe, dass der Geber mitspielt. Ich schiebe rüber zur Bar, da ist kein wütender Mann, nein, ein Partyheld. Und dass du Party hält, ist doch eine Bombensache, ohne Frage, voller Abend, Bomben jetzt hoch mit den Armen. Ich will die Hände sehen, heute Abend darf nix ohne die Hände gehen. Ich will die Hände sehen, ich will die Hände sehen. Wo tropft denn die Hände? Ich will die Hände sehen. Ich will die Hände sehen, heute Abend darf nix ohne die Hände gehen. Ich will die Hände sehen, ich will die Hände sehen. Wo tropft denn die Hände? Ich will die Hände sehen.